ans Land. Komm zu mir und setze dich nieder, wir kosen Hand in Hand. Komm zu mir und setze dich nieder, wir kosen Hand in Hand, wir kosen Hand in Hand. Dein Köpfchen und fürchte dich nicht zu sehen. Vertraust du dich doch sorglos täglich die wilden Meer? Vertraust du dich doch sorglos täglich die wilden Meer? Täglich die gleicht ganz dem Meere, hat Sturm und Ebb und Flut. Und manche schöne Perle in seiner Tiefe ruht. Und manche schöne Perle in seiner Tiefe ruht.